Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. In diesen Tagen jährt sich der Geburtstag eines Mannes, der wie kein zweiter Einzug gehalten hat in die Kinderzimmer von Generationen. Walt Disney. Ein Reklamezeichner, der die Welt des Trickfilms revolutionierte. Am 5. Dezember 1901 in armen Verhältnissen in Chicago geboren, sollte Walt Elias Disney ein riesiges Unterhaltungsimperium erschaffen. Als der Vater von Mickey und Donald 1966 starb, galt er als der Märchenonkel Hollywoods. Doch wer ihn besser kannte, wusste auch über Uncle Walts dunkle Seiten Bescheid. Hierzu ein Beitrag von Susanne Dreisbach. Walt Disney, Magier oder Machtmensch? Wir wünschen gute Unterhaltung. Disneys Figuren erobern die Leinwände. Der oberschlaue Mickey, der jähzornige Donald Duck, der tollpatschige Goofy. Sie stellen ebenso wie Minnie und Daisy, Pluto und Dagobert seit Jahrzehnten das Stammpersonal Entenhausens. Mit Witz und Charme, aber auch mit einer guten Portion List und Tücke verzaubern sie kleine und nicht mehr ganz so kleine Zuschauer und Comicleser. Doch nicht nur die Bewohner von Entenhausen gehören seit 80 Jahren zur Kindheit von Millionen von Menschen dazu, wie Wackelzähne und Schultüten. Auch berühmte Märchengestalten wie Cinderella, Pinocchio oder Dornröschen haben im neuen Zeichentrickgewand aus der Disney-Schneiderei die Kinoleinwände und Fernsehbildschirme der Welt erobert. Cinderella, Cinderella, Tag und Nacht nur Cinderella, mach das Frühstück, bring die Kohlen und die Wäsche musst du holen. Den ersten abendfüllenden Film Schneewittchen und die sieben Zwerge brachte Disney bereits 1937 in die Kinos. Dafür sollte er später einen großen und sieben kleine Oscars erhalten. Einen für jeden Zwerg. Und auch Disneys drollige Tiergeschichten rühren noch heute die Kinderherzen. Trotz aller Ninja-Turtles, Pokémons und Mangas. An die Magie von Bambi, Dumbo oder Susi und Strolchi kommen sie einfach nicht heran. Ruhm und Reichtum. Unglaubliche 64 Mal ist Walt Disney für den Oscar nominiert worden. Ganze 26 Mal erhielt er die begehrte Trophäe auch. Für die Erschaffung der Mickey Maus bekam er einen Ehren-Oscar. Damit ist der Cartoonist der am häufigsten mit einem Oscar ausgezeichnete Filmschaffende aller Zeiten. Insgesamt kommt er auf weit über 800 Auszeichnungen und gleich 2 Sterne auf dem berühmten Walk of Fame. Der Hollywood-Produzent kam über die Jahre jedoch nicht nur zu Ruhm, sondern auch zu Reichtum. Aus dem Nichts erschuf er einen riesigen Entertainment-Konzern, der schnell Milliardenumsätze machte. Denn Walt Disney wusste seine kleinen Leinwandstars lukrativ zu vermarkten. Seit er 1930 seine erste Mickey-Maus-Lizenz einem Schulranzenhersteller für schlappe $300 gewährte, hat die Walt Disney Company bis heute über 60.000 Lizenzen weltweit vergeben. Als Abziehbilder, auf T-Shirts und Trainingsanzügen, als Bleistiftanspitzer oder Essbesteck, als Telefone oder Zahnbürsten machen sich die Comichelden in unserem Alltag breit. Kein Wunder, dass die Disney-sozialisierten Kinder irgendwann sehen wollten, wo Mickey und Donald eigentlich wohnen. Und diesen Wunsch erfüllte ihnen Hollywoods Märchenonkel 1955 mit Disneyland, dem ersten seiner Art im kalifornischen Anaheim. Damit hatte sich Walt Disney noch zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. I hope we'll never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. Down, down. Bescheidene Anfänge. Doch wie hat dieser amerikanische Traum eigentlich begonnen? Im Grunde wenig verheißungsvoll. Als viertes von fünf Kindern in ärmliche Verhältnisse geboren, sollte Walt lieber auf dem Hof seiner Eltern helfen, statt zu zeichnen. Doch der Junge nahm bereits mit 14 Kunstunterricht und begann 1919 als Reklamezeichner in einem Werbestudio in Kansas. Hier traf er auf den Kollegen Ab Iwerks. Dass der ein viel größeres Zeichentalent besaß als er selbst, war Walt schnell klar. Dass er selbst und nicht Iwerks das Zeug zum Unternehmer hatte, allerdings auch. Die beiden Zeichner schlossen sich zusammen und begannen, Zeichentrick-Werbefilme zu produzieren. Jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Walt, gerade Anfang 20, ließ sich nicht entmutigen. 1923 ging er, so will es die Legende, mit $40 in der Tasche nach Hollywood. Dort gründete er mit seinem Bruder Roy die Disney Brothers Cartoon Studios, die späteren Walt Disney Productions. Und beinahe wäre dem jungen Zeichner schon jetzt der Durchbruch gelungen. Die erste Disney-Produktion, Oswald, der lustige Hase, kam nämlich hervorragend an. Allerdings hatte Disney vergessen, sich die Filmrechte zu sichern, und so ging ihm der Gewinn durch die Lappen. Was er mit dem Hasen verpatzt hatte, sollte die Maus wieder gut machen. Well then, why don't you do as I do? Let somebody else do all the work and you take all the credit. Durchbruch dank fremder Federn. Mickey Maus endlich verhalf Walt Disney zum ersehnten Erfolg. Dass der freche Mäuserich mit der kurzen Hose aus Iwerks Feder geflossen und Disney nur der geistige Vater war, kehrte er geflissentlich unter den Teppich. Tatsächlich hatte der mäßig begabte Walt längst zu zeichnen aufgehört und sich auf seine wirklichen Talente konzentriert, die des Unternehmers. 1928 also trat Mickey im ersten vertonten Zeichentrickfilm aller Zeiten auf. Build your own boat. All you do is put it together. Steamboat Willie war technisch eine Sensation und sein tierischer Protagonist wurde ein Weltstar. Anarchisch, amoralisch, wild und schadenfroh. So präsentierte sich Mickey Maus anfangs. Doch nach Protesten pikierter Zuschauer verpasste Disney, stets auf den kommerziellen Erfolg bedacht, der Maus das Image eines Saubermanns und lange Hosen. Dies war wiederum die Geburtsstunde des aufbrausenden Enterichs Donald, des tollpatschigen Goofy und des chaotischen Pluto. Sie übernahmen fortan die schlechten, aber amüsanten Eigenschaften der Mickey Maus. Disney, politisch korrekter Zaubermeister von Entenhausen, ließ die Öffentlichkeit lange glauben, er habe seine Figuren selbst erfunden. Tatsächlich hat jedoch sein Mitarbeiter Carl Barks die Donald Duck Stories entworfen. Ein lästiges Detail, das erst 1961 ans Licht kam. Und da war Walt Disney längst weltberühmt und vor Kritik weitgehend gefeit. Sein Bruder Roy, der jahrelang treu die Finanzen des wachsenden Imperiums regelte, schaffte es übrigens auch nicht, jemals aus dem Schatten des charismatischeren Bruders hervorzutreten. Disneys dunkle Seiten. Seine Mitarbeiter hält Walt Disney an, den Blick auf die Schönheiten der Welt zu lenken. Seine Geschichten sollen bei aller Unterhaltung stets Lehrstücke sein. In seinen Comic- und Spielfilmen entwirft er eine perfekte heile Welt, die in den Disneylands schließlich zum Greifen nahe scheint. War Walt Disney also der gute Mensch von Hollywood? Wohl eher nicht. Bei genauerem Hinschauen zeigt die Fassade des erzkonservativen Patrioten Risse. Der Mythos Märchenonkel gerät ins Wanken. Ein manischer Kontrollfreak soll er gewesen sein, in seiner Firma ein eisernes Regiment geführt haben, schelten die Kritiker. Die Biografen schreiben, seinen Zeichnern habe Disney kaum Anerkennung gezollt, sie nach Belieben gefeuert. You know, every once in a while I just fire everybody. Then I hire them back in a couple of weeks. That way they don't get too complacent. It keeps them on their toes. Auch kein Geheimnis ist, Disney mochte keine Kommunisten, keine Juden und keine Schwulen. Seinem Hass auf die Roten ließ der Zaubermeister 1947 vor dem McCarthy-Ausschuss freien Lauf. Hier denunzierte er genüsslich persönliche Feinde. Und wahrscheinlich hat Uncle Walt sogar als FBI-Informant gearbeitet und Andersdenkende in Hollywood denunziert. Am meisten Angst hatte er dabei, selbst denunziert zu werden, nämlich als uneheliches Kind eines spanischen Dienstmädchens. Die Gerüchte von seiner Adoption verfolgten Disney ein Leben lang. In der rührenden Geschichte vom verlassenen Rehkitz Bambi habe er seine geheimsten Ängste verarbeitet, glauben seine Kritiker. Doch so widersprüchlich die Person Walt Disney auch gewesen sein mag, sicher ist, ohne seine Fantasie hätten wir so manchen magischen Moment unserer Kindheit verpasst. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet noch einmal nachlesen unter wissen.de/Disney. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.